den Bezirksparteien dieses Projekt so dringend gewünscht wird, ist natürlich auch klar, dass dieses System und diese Politik alles daran setzen wird, an Hebeln, Informationen und so weiter, um eben dieses Interesse durchzusetzen. Sprich, wenn wir als Anwohner, als Bürger versuchen, uns auf ein rechtliches Instrument zu berufen, das durchgesetzt wird und betreut wird von eben genau diesen Personen, die eine IKEA-Ansiedlung wollen, kann man sich durchaus vorstellen, dass das selbstverständlich Schwierigkeiten macht in der Umsetzung, weil die Verwaltungsmenschen, die im Bezirksamt sitzen, sind im Zweifel auch die Verwaltungsmenschen, die eben für ein IKEA-Bauverfahren zuständig sind. Also das ist einfach ganz klar, dass dieselben Personen sehr gegenläufige Interessen auf einmal wahrnehmen müssen. Und wenn man eben dann sieht, dass die politische herrschende Klasse, die Parteien, die Aufwertung des Gebietes wollen, dann kann so ein Bürgerbegehren nicht funktionieren. Ja, also daran ist es letztendlich, glaube ich, gescheitert. Gut, muss man aber vielleicht doch so ein bisschen im allgemeineren Kontext dann wieder schieben, dass Bürgerbegehren in den Bezirken gültig sind, also keine stadtweite Entscheidung irgendwie hervorrufen könnten und dass Bezirksentscheide jederzeit von dem Senat bzw. in dem Fall der BSU irgendwie evoziert werden können, das heißt komplett übernommen werden können. Das heißt, die ganze Arbeit, die man damit hat, und das ist sehr viel über mindestens ein halbes Jahr, sehr viel personeller Einsatz und auch finanzieller Einsatz, die kann einfach mit einem Fingerzeig weggewischt werden. Ich glaube, der Fingerzeig ist das die richtige Metapher in dem Fall. Und auch genau das wurde, also jetzt ganz verkürzt, um das Verfahren jetzt nicht in jeder Einzelheit darzustellen, wurde dann tatsächlich mit dem doppelt vorhandenen Bürgerbegehren gemacht. Also es wurde rumgetrickst, indem man, was nicht gesagt wurde, halt auch mit Parteienunterstützung ein zweites Bürgerbegehren, das die Ansiedlung vermeintlich begrüßen soll, durchgeführt wurde und das eigentlich oder das Bürgerbegehren gegen die Ansiedlung mit einigen juristischen Tricks einfach ich würde nicht sagen Tricks. Wurde. Ja, wir sind vielleicht schon ein bisschen zu sehr in Details und nochmal der Überblick. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich zu dieser Rolle komme. Aber egal, ich habe es hier halt vorliegen und deshalb kann ich das ganz gut auch vorlesen oder zitieren. Wie das damals gelaufen ist, am 27. August wurde von drei Vertrauensleuten, Robert Krause, Anna Bergschmidt und Armin Drott, den Judith gerade vorher auch genannt hat, das Bürgerbegehren eingereicht bei dem Bezirksamt. Einen Monat später, am 29. September, waren die 2500 Unterschriften da, die ausreichen, um einen sogenannten Suspensiveffekt zu bewirken. Das heißt, es durfte im Bezirk nicht mehr weiter geplant werden, was die Ansiedlung von IKEA betrifft. In der Zwischenzeit hat sich allerdings am 4. September die IKEA Pro-Initiative das Bürgerbegehren etabliert mit Unterstützung der Einkaufscity Altena, also eine wirklich finanzkräftige Unterstützung, die sie da gefunden haben, und ihrem Sprecher Herrn Südow von dem Reisebüro Südow, der jetzt auch in einen besseren Raum umgezogen ist vor einigen Monaten. Und dann war es dann eben, dass verschiedene Fragen zur Diskussion gestellt wurden und dann, das habt ihr ja gerade beschrieben, wie dann die Situation war. Ich denke, dass auch durch diesen ersten Erfolg, dass diese 2500 Unterschriften ziemlich schnell da waren, dann auch irgendwie so eine gewisse, auf der einen Seite vielleicht eine gewisse Erschöpfung, auf der anderen Seite auch eine gewisse Lässigkeit entstanden ist. Ja, das kriegen wir schon hin und so weiter. Und wir schaffen das mit dem Einreichen des Bürgerbegehrens. Also das Bürgerbegehren, das dann tatsächlich eine bestimmte Aussage hat, was die Planung betrifft, das wurde ja damit erst vorbereitet. Also die 2500 sind erstmal bewirken den Suspensiveffekt und dann mussten 10.000 Stimmen dafür eingereicht werden, damit das zum tatsächlichen Bürgerbegehren kommt in ganz Altona. Was damals auch durch die Presse ging, war, dass der Senat gesagt hat, es wird nicht evoziert. Das war, glaube ich, im Sommer 2009. Ja, und kann man noch mal ganz kurz auch für die Hörer, die nicht so in dieser Sprache kundig sind, erklären, was heißt eigentlich Evokation? Ja, wie wir wissen, wurde ja dann das Bürgerbegehren, der Bürgerentscheid der Pro-IKEA-Initiative, nenne ich sie jetzt mal, wurde dann tatsächlich durchgeführt, wurde kurz nach der Durchführung, wurde das ganze Verfahren durch den Senat evoziert. Das heißt, das ist dann nicht mehr Sache des Bezirks Altona, sondern Sache des Senats, also der Stadtregierung von Hamburg, sodass der Bezirk dort keine Einflussmöglichkeit mehr hat. Und unser Bürgerbegehren, sage ich jetzt mal, gegen IKEA wurde dadurch unwirksam gemacht, dass die Bezirksparteien der Bezirksversammlung Altona dem formal beigetreten sind, dem also zugestimmt haben, sodass die Durchführung eines Bürgerentscheides überflüssig wurde durch diesen taktischen, seltsamerweise legalen Zug. So, ich wollte jetzt gerne nochmal, ich würde jetzt gerne das Thema Bürgerbegehren abschließen und euch nochmal fragen von der Initiative Kein IKEA in Altona. Habt ihr eigentlich jetzt unbedingt auch für den Erhalt dieses Gebäudes frappant gekämpft oder war das, wären für euch auch andere Alternativen in Frage gekommen oder ging es nicht um das Gebäude an sich oder worum ging es denn eigentlich, um nochmal abzugrenzen von den Interessen des Frappant e.V.? Also da gab es immer auch unterschiedliche Strömungen. Also einige waren aus der Initiative absolut für den Erhalt des Gebäudes. Anderen war es nicht so sehr wichtig, dass das Gebäude erhalten wird, aber dass mit einer transparenten Bürgerbeteiligung etwas Neues dort entstehen soll. Das war aber auch für uns in Ordnung, weil wir uns da einfach auch in dem Diskurs und in der Diskussion befunden haben, die uns auch nicht besonders gestört hätte oder die uns irgendwie ins Streit gebracht hätte. Also das, da gab es keine feste Meinung. Das hätten wir, denke ich, gemeinsam mit noch anderen weiteren Bewohnern im Viertel gerne dann zusammen rausgefunden. Wichtig wäre uns eigentlich im Großteil schon gewesen, dass dort ein Kulturstandort für Bürgerinnen von Bürgern entstehen kann. Also ich, soweit ich noch unsere Diskussion von damals im Kopf habe, war das halt eine der möglichen Alternativen. Also auch, dass es, wenn es denn im größeren Kreis eine Diskussion dazu gegeben hätte, das Gebäude abzureißen, meinetwegen einen Park draus zu machen oder kleinteilig mit Wohnungen oder und Ateliers oder was immer noch zu bebauen. Ich denke, worum es uns damals, oder wie ich es wahrgenommen habe, irgendwie als Inni ging, war tatsächlich den Bereich zu öffnen und eine Stadtentwicklung von unten zu starten. Mit allen, die da halt beteiligt sind. Dazu hat natürlich auch die Künstler in dem Haus gehört. Weil die einfach rauszuschmeißen und zu sagen, nö, wir machen hier was anderes, das wäre natürlich auch nicht gegangen. So, aber naja, und ich würde dazu sagen, also ich war sehr dafür, dieses Gebäude als auch in seiner Architektur zu erhalten, weil das interessant ist. Dann war das ein gut funktionierendes Gebäude, was man auch wieder heizungstechnisch und mit allen anderen Sachen sofort beleben konnte. Dann gab es so viele Anfragen aus der Bevölkerung, die kleinen Läden, die alle anfragen, können wir nicht hier mit reinkommen? Und wir uns überlegten, wie funktioniert das unten aufzugliedern, dass wirklich alle einen Ort finden. Also auch sogar Kunstner und alle, die dann auch sich vorstellen konnten, da ein kleines Café einzurichten, dann ein Kiosk, dann ohne Ende, Musikbauer, was weiß ich. Also dass eine Umstrukturierung im Hause, also auch Künstler vielleicht bleiben, die wirklich an diesem Konzept mitarbeiten. Das war eben auch angedacht, dass viele Künstler vielleicht dann sich doch was anderes suchen und dann nicht mehr integriert sind in diesen Plänen. Also so war eigentlich unsere Perspektive. Aber gleichzeitig war so ein Problem immer, wenn man auf der Straße war und mit den Anwohnern gesprochen hat, dass quasi unisono die meisten gesagt haben, der Schandfleck muss weg. Also dass es halt deutlich leichter war, die Leute davon zu überzeugen, dass IKEA nicht so gut ist, wenn man sich nicht so festgelegt hat, dass das Gebäude bleiben muss, als wenn man gesagt hat, wir wollen, dass das Gebäude so in der Form erhalten bleibt und dann vielleicht verschönert wird, aber irgendwie was damit gemacht wird. Also trotzdem war es aber, würde ich sagen, so in der Initiative, dass schon die meisten der Meinung waren, also so, dass es besser wäre, wenn das Gebäude bleibt und irgendwie, dass man das auf jeden Fall so, wie Anna das auch gesagt hat, dass man nichts gegen die Leute, die das nutzen, machen kann oder so. Habt ihr denn eine Einschätzung, warum dieses Gebäude von seiner Architektur her so unerträglich war für viele? Also warum das weg sollte? Ja, das ist doch ganz eindeutig in der Presse. Wenn man immer sagt Schandfleck, wenn die Presse permanent jede Woche solchen Bericht gibt, ich glaube, den glaubt noch der letzte Mensch, der da dran vorbeiläuft. Und dass es durch, so dadurch, dass. Also. Ja, okay. Und was eben auch es ist ein Spiegel natürlich gewesen, ein Spiegel dessen, dass diese Art von Konsum an diesem Ort mit Karstadt und so weiter einfach nicht funktioniert hat. Und ich glaube, es war so ein bisschen, da wurde den Menschen einfach vorgeführt, oh Gott, es hat irgendwas nicht funktioniert in dieser Konsumgesellschaft. Und das war ihnen, glaube ich, unangenehm, da damit jetzt dieses Gebäude neu zu bespielen, weil also das, da kann der Mensch an sich, glaube ich, nicht gut mit umgehen. Ja, und ich denke, dass auch viele Sachen einfach nicht bedacht wurden. Also einmal war Hafenklang da drin. Hafenklang hat sehr guten Zulauf gehabt. Hafenklang ist, glaube ich, 2006 reingegangen, war an der Ecke. Das Frappant-Gebäude heißt ja Frappant, weil es so eine ganz besondere Architektur hatte. Und Hafenklang hat das Problem überhaupt nicht gehabt, dass sie keinen Zulauf hatten. Das können Sie auf jeden Fall bestätigen. Dann muss man auch bedenken, dass, also da war vorher Karstadt drin. Karstadt ist 2003, glaube ich, ausgezogen. Und da wurde schon vorher nicht investiert. Also man muss mal sehen, als wir da oben eingezogen sind oder als die... Ja, als wir oben eingezogen sind, stellten wir fest, dass seit 1986 das Gebäude leer steht da oben. Das heißt, der Investor hat keinen Pfennig dafür ausgegeben, dass das Gebäude irgendwie in Stand bleibt. Im Gegenteil, er hat wahrscheinlich die Kohle vollständig abgezogen. Also Karstadt hatte so einen Vertrag, dass sie anteilig am Umsatz ihre Miete bezahlen müssen. Das heißt, die haben relativ wenig Umsatz gemacht und sind dann letztendlich raus. Das würde jetzt noch ein bisschen zu weit führen, darauf einzugehen. Auf jeden Fall dieser Eindruck, wie der entstanden ist, hat viele Gründe und viele Ursachen. Ja, ich würde jetzt wieder zurück zum November 2009. Ende November 2009 endete der Vertrag des Frappant, die dortige Aufenthaltszeit bis zum März, als ihr tatsächlich raus musstet, Olaf, die war dann eigentlich mehr oder weniger illegal. Also es war jetzt keine wirkliche Besetzung in dem Sinne, aber eine Art Duldung. Und ja, das Frappant e.V. musste sich einen anderen Ort suchen. Erzähl doch mal, wo seid ihr denn hingegangen? Wie kam das und warum heißt ihr immer noch Frappant e.V., obwohl ihr gar nicht mehr im Frappant seid? Das Frappant ist ja mittlerweile eliminiert. Ja, Frappant ist quasi ein Teil unserer Identität. Da wurde der Verein geboren und wir haben uns entschlossen, das also weiter zu tragen. Ja, was auch ein sehr schöner Name ist, mit einer großen Bedeutungsvielfalt, wo man auch mit anfangen kann. Und vor allen Dingen haben wir natürlich dadurch auch unseren Wiedererkennungswert. Wir hatten ja reichlich Zulauf in der Phase im Sommer, also aus allen Teilen der Bevölkerung, eigentlich aus ganz Hamburg, sogar weltweit, hatten wir Kontakte, ja, muss man schon so sagen, und Anfragen, was wir denn so machen, wo das dann auch losging, dass Teile aus dem Verein im November, vielleicht etwas früher, das kann ich nicht mehr genau sagen, die Idee eines Stadthauses dann auf den Plan gebracht haben und den auch ausgearbeitet haben. Also es gab dann wirklich Berechnungen, ja, es wurden Diplomarbeiten darüber geschrieben, wie man sowas verwirklichen konnte. Und wir haben dann auch zusammen mit der Kein-IKEA-Initiative, der ich auch angehört habe, das Haus soweit auch, also am Haus sichtbar gemacht, dass wir das wollen. Also wir waren nicht ganz einig mit der Initiative, da gab es schon, wie das dann auch so passiert, schon Streitpunkte, aber im Kern, glaube ich, bestand schon eine Einigkeit, dass wir da diesen Investor verhindern wollten und einfach was Besseres haben wollen. Mhm. Und wie kam es denn dazu, dass ihr nicht geblieben seid, nicht auf Konfrontation gegangen seid, sondern gegangen seid? Das war dann, uns wurde ja der Vertrag gekündigt, wir sind dann einfach geblieben, weil wir natürlich keinen Ersatz hatten. Wir waren circa 130 bis 140 Leute, alle mit Atelierplatz, entweder eigenes Atelier oder in Gemeinschaft und ein Haufen Kram, natürlich Werkzeuge, Kunst etc. Und da hingen ja auch viele Existenzen dran und der Bezirk, wir haben lange vorher verhandelt um Ersatzgebäude. Wir waren ja auch nicht so ganz blöd, uns da fest drauf zu verlassen. Und es wurde aber nichts gefunden, es wurde uns nichts angeboten, wir haben uns eigentlich alles selber suchen müssen. Und dann kam dieser Winter, zähe Verhandlungen natürlich mit allen Behörden, die beteiligt waren, Bezirk, IKEA saß auch mit am Tisch, was denn nun mit uns weiterhin geschehen sollte. Also so wie du das gerade beschrieben hast, hat sich das jetzt so angehört, als würdet ihr auf jeden Fall davon profitieren, von diesem Widerstand, den es da gegeben hat. Also ihr habt den Namen, ihr habt einen Wiedererkennungswert und jetzt habt ihr auch einen Raum. Ja, wir haben zum Teil profitiert. Ich denke nicht nur, weil unsere Veranstaltungen, also in der oberen Etage im 7. Stock mit Kunstausstellungen, riesigen Gruppenausstellungen und dadurch resultierenden spontanen großen Partys, die haben ihren Teil auch beigetragen. Die Medien sind natürlich durch diesen Kampf verstärkt auf uns aufmerksam geworden. Und natürlich dann auch eben, wie gesagt, Initiativen und Vereine aus dem Ausland. Ja. Naja, aber Olaf, du musst auch sagen, also dieses Angebot, Kaserne oder Bunker, also ich war bei diesen Gesprächen dabei, war schon eine Perspektive, um die Künstler irgendwo zufriedenzustellen. Das ist richtig. Ja? Ja. Und diese Treffen waren auf jeden Fall Grundlage, um mit IKEA einig zu werden und kein großes Öffentlichkeitsdrama da durchzuziehen. Und insofern gingen diese Gespräche doch dahin, dass das akzeptable Verträge wurden, die dann mit den Künstlern abgeschlossen sind. Ja. Diese Aufmerksamkeit in der Welt kam eigentlich dadurch zustande, dass man Widerstand geleistet hat. Und diese Möglichkeit, dass die da sitzen in der Kälte, mit diesen ganzen unwirschen Bedingungen zu sagen, eben auch mit der Initiative gegen IKEA, also eine Front zu bilden und zu sagen, naja, wie lange halten die das da durch? Das unterstützen wir. Und das, meine ich, hat den großen Zulauf, dieses große Interesse allgemein geweckt. Ja. Und durch diese Gespräche ist das dann, hat sich das eigentlich aufgelöst. Durch auch wirklich einen Kompromiss zu schaffen. Da waren alle natürlich sehr aufgeregt, Kulturbehörde, die wollten natürlich bloß hier keine lauten Dinge von den Künstlern, dass die da jetzt drin bleiben und wir müssen da noch mit Polizeieinsatz das alles hier freifegen. Also ich denke mal, das waren ja die ganz entscheidenden, also wo dann auch diese großen Veranstaltungen, diese große Demo war. Recht auf Stadt. Recht auf Stadt und so. Und dann wurden wir ja geduldet. Es war ja keine Zeit, wo wir da drin saßen ohne Akzeptanz, ne? Sondern IKEA hat gesagt, nein, wir sorgen dafür, dass das hier gut über die Bühne geht und sie alle werden untergebracht. Das war doch die Grundlage. Ja, gefroren haben wir trotzdem. Ja, da muss man sich doch einlassen, trotzdem. Wenn man sich minus, doch einlässt. Minus 15 Grad, ja. Aber es war trotzdem spaßig und trotzdem Tausende von Besuchern. Vielleicht dazwischen jetzt mal ein O-Ton. Wir sind jetzt im Winter 2009, 29.12. Es ist ein Wasserrohrbruch und hier eine Aufnahme davon. Ja, ich möchte Olaf gerne nochmal fragen, wie es eigentlich jetzt mit der Viktoria-Kaserne aussieht. Ich habe gehört, ihr hattet das ja zur Miete bis Ende nächsten Jahres. Mitte Ende nächsten Jahres. Mietoption bis Mitte 2012. Wie der Stand jetzt aussieht, ich habe auch gehört, ihr habt ein Kaufangebot gekriegt fürs ganze Haus, fürs halbe Haus und überlegt euch, wie ihr damit umgeht oder auch wie es grundsätzlich mit eurer finanziellen Situation eigentlich aussieht und ja, eigentlich so die ganze Umgebung. Ja, wir haben einen Mietvertrag augenblicklich, der uns aber auch ganz schön zu schaffen macht aufgrund der Höhe. Und derzeit arbeiten wir an einem Konzept, um in diesem Haus langfristig verbleiben zu können und etwas für uns und andere Initiativen bzw. Gruppen, die uns ähnlich sind, dort etwas zu entwickeln in dem Stadtteil. Das heißt also, unser Plan ist es, das ganze Haus künstlerisch, kulturell und auch sozial, vielleicht mit Gewerbe, zu, dauerhaft zu bespielen. Mhm. Also das komplette Haus, also vielleicht kannst du kurz mal erzählen, was man sich unter dem kompletten Haus vorstellen kann. Was ist das an Quadratmetern oder was kann man... Brutto Geschossfläche sind das, hat das Gebäude etwa 12.000. Übrig bleiben Netto-Geschossfläche ohne Dachböden und Keller um die 8.000 sowas, die vermietbar sind. Okay. Ja, wobei wir schon fast die Hälfte davon jetzt belegt haben. Auf der anderen Hälfte befindet sich noch Teil der Universität. Und was findet in den Räumen derzeit so statt? Kannst du in mal einen ganz kurzen Überblick geben? Das ist ziemlich bunt. Die Leute haben ihre Ateliers, wie auch im Frappant. Dann haben wir weiterhin eine Galerie, wir haben einen Barraum. Und wir machen vielfältige Veranstaltungen. Das heißt also Kunstausstellungen, dann Musikveranstaltungen. Es gibt regelmäßige Veranstaltungen wie dienstags eine freie Impro-Jam-Session. Am Mittwoch gibt es einen Musikproduzenten-Club, nennt sich Cute Club. Und dann laden wir vielfach eben Leute ein, bei uns aktiv zu werden, wenn zwischen den Kunstausstellungen noch Platz ist. Und wie sieht das aus mit Leuten einladen? Oder, oder sie kommen von selbst, natürlich. Okay. Wir haben haufenweise Anfragen von Bands, von Künstlern, von Projekten, die Raum suchen und bei uns gerne etwas machen. Oder auch mit uns. Gibt es denn jetzt, entschuldige, wollte ich nicht unterbrechen, gibt es denn auch eine Zusammenarbeit mit der Kreativagentur? Oder? Ja, also wir sind im ständigen Kontakt mit der Kreativ GmbH, die sich auch wünscht, dass wir da an diesem Ort bleiben und uns festsetzen sozusagen, aber auch lebendig bleiben und unterstützt uns bei den Verhandlungen mit den Behörden. Es sind ja auch Leute aus dem Frappant beteiligt an der Studie zu den kreativen Milieus. Also ich glaube, Space Department war damals daran beteiligt, die gleichzeitig auch ihren Job bei Consult hatten nebenher. Und die sind ja auch mit rübergezogen in die Victoria-Kaserne. Oder täusche ich mich jetzt? Ja, ja. Space Department ist da. Space Mac wird weiterhin produziert. Und die Stadtplaner sind also auch ganz aktiv bei der Konzeptarbeit mit dabei. Für unseren Verbleib dort. Und wie kann man sich das vorstellen? Also wird euch eine Summe angeboten? Also ihr sollt jetzt irgendwie 10 Millionen bezahlen, dann könnt ihr das Gebäude kaufen? Oder kann man das jetzt noch nicht so vorstellen? Wir haben ja mal ein Gutachten machen lassen über das gesamte Gebäude, um den Zustand einfach mal zu kennen und zu wissen, worüber man da redet. Weil wir eigentlich gar keine Informationen von den Behörden bekommen, nicht mal was die Nebenkosten tatsächlich anbelangt. Und dieses Gutachten besagt, dass wir in 5 Jahren einen reinen Mittelbedarf, um den reinen Erhaltungszustand zu decken, von 1,7 Millionen haben. Und in 10 bis 20 Jahren rechnen wir mit 15 Millionen reiner Instandhaltungsbedarf. Der Victoria-Kaserne, vielleicht müssen wir das immer noch mal dazu sagen. Genau. Was faktisch heißt, geschenkt ist das Gebäude noch zu teuer. Okay, ich würde sagen, dass wir mal langsam weiterziehen. Ja, vielleicht lässt sich sogar die Verbindung herstellen. Also weil dann damals, also vor über einem Jahr, als der Umzug war im März 2010, hieß es ja auch, ja gut, die Victoria-Kaserne ist nur eine Zwischenstation und dann gehen wir zum Kulturbahnhof, hat Herr Chesney großartig verkündet im Abendblatt. Das hat sich noch nicht so eingelöst, aber wir können vielleicht auf dem Kulturbahnhof und das Areal so in diese Richtung schon mal gehen. Genau, das ist dann unser Ziel. Genau, aber erstmal, also stehen wir an dieser Baugrube. IKEA ist auf Expansionskurs und möchte unser Nachbar werden. Und wir gehen jetzt mal einige Schritte weiter die neue große Bergstraße hoch. Dort sieht man ja auch schon, wie eingangs gesagt, sehr viele Zeichen der Veränderung, also sehr viel Leerstand. Dort gibt es den Altona Imbiss, ein Imbiss, der erst gerade vor einem Jahr eigentlich eingeweiht wurde. Und nun steht man dort schon bereits vor verschlossener Tür. Und transparente Zeitungsartikel und auch regelmäßige Solidaritätsaktionen, die da stattfinden, eine Mahnwache, die werfen Licht darauf, was sich hier zugetragen hat an diesem Ort. Gerade heute Morgen um 11 Uhr hat dort so eine Mahnwache stattgefunden. Du warst ja da, Florian, vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen. Was geht's da? Es geht dabei um Müslim Şahin, das ist der Betreiber des Imbisses, des Altona Imbiss Altona. Der ist da im August 2010 eingezogen. Und der Besitzer, Herr Brun, um den es vorhin auch schon kurz ging, der da in der Großen Bergstraße mehrere Immobilien besitzt, in und um die Große Bergstraße und neue Große Bergstraße, hat kurze Zeit später ist dem eingefallen, dass durch die Ansiedlung von IKEA er deutlich mehr da verlangen kann, beziehungsweise es gibt wohl ein Interesse von C&A dort genau an der Stelle, wo das Haus jetzt ist, wo auch der Altona Imbiss ist, eine Filiale zu errichten oder beziehungsweise da in ein mögliches Haus, in ein mögliches neues Haus einzuziehen. Und daraufhin hat dann Herr Brun versucht, Herrn Şahin dazu zu bewegen, noch auszuziehen und ihm 20.000 Euro angeboten, was Herr Şahin aber ausgeschlagen hat, verständlicherweise, denn er hat gerade erst 60.000 Euro da rein investiert, um so die ganze Übernahme und eine Inneneinrichtung, also eine Geschichten. Also es war komplett inakzeptabel. Dann ist Herrn Brun eingefallen, dass er ja irgendwie andere Methoden anwenden kann, um Herrn Şahin herauszubekommen. Er hat nämlich einfach behauptet, hätte keine Einzugsermächtigung bekommen. Das ist natürlich totaler Quatsch irgendwie so, das kann auch der Makler bezeugen, der diese ganze Übernahme gemacht hat und quasi so das Ganze in ein Paket ihm überreicht hat, wo auch diese Einzugsermächtigung dabei war. Also nur das Problem war, Herr Şahin hat zuerst sich einen falschen Anwalt genommen, einen Professor Doktor, der sich dann als ziemlicher Scharlatan entpuppt hat, inzwischen auch in Privatinsolvenz gegangen ist, weil er einfach ein unfähiger Anwalt war. Der halt entscheidende Sachen verpennt hat und mit der Folge für Herrn Şahin, dass Herrn Şahin, ich glaube, das war jetzt zum April oder zum Mai, endgültig fristlos gekündigt wurde. Für Herrn Şahin hat das natürlich hat das unglaublich Konsequenzen, weil quasi seine ganze Existenz dabei damit in Frage gestellt wurde er die Raten für seine Wohnung, die er für seine kleine Eigentumswohnung, die er sich versucht hat zu kaufen, nicht mehr bezahlen konnte. Und Herr Şahin ist daraufhin in den Hungerstreik gegangen, um auf diese Situation aufmerksam zu machen, weil er einfach keine andere Möglichkeit mehr gesehen hat, da irgendwie noch was zu finden, weil er den Eindruck hatte, okay, jetzt über rechtliche Methoden, über rechtliche Mittel, da kann er auch nichts erreichen. Er muss irgendwie auf diese schreiende Ungerechtigkeit aufmerksam machen. Und gleichzeitig hat das natürlich für ihn bedeutet, dass sich seine Gesundheitssituation enorm verschlechtert hat. Es geht ihm auch psychisch sehr schlecht. Und er hat halt einfach über 60, 70 Tage keine Nahrung zu sich genommen. Diese Geschichte, dass es auch in die Presse ging, hat dazu geführt, dass sich ein Kreis von Leuten gefunden hat, die sich mit ihm solidarisieren. Inzwischen hat er auch einen anderen Anwalt, der sehr engagiert ist, auch Pressearbeit mitmacht, bei den Mahnwachen dabei ist und wirklich sehr kompetent ist. durch die Solidarität, die er Schein erfahren hat, also wir haben zum Beispiel so eine Postkarten gemacht, die wir erstmal jetzt an ihn geschickt haben, die wir, oder wo Leute was an ihn schreiben sollten, Solidaritätsbotschaften, und die Öffentlichkeit, die gemacht wurde, ist jetzt, Herr Schein, hat er den Hungerstreik aufgegeben, weil er irgendwie gesehen hat, okay, man kann doch was erreichen, oder irgendwie, er hat jetzt wieder Mut geschöpft, und das ist total gut, weil wenn er nichts isst, dann ist natürlich klar, dann kann er auch nicht mehr kämpfen. Und jetzt muss es halt darum gehen, zum einen auf der rechtlichen Ebene wird jetzt eine Klage vorbereitet, eine Strafanzeige gegen den Vermieter Herrn Bruhn wegen Betrugs, weil einfach irgendwie behauptet, er hätte irgendwelche Dokumente nicht erhalten. Zum anderen gibt es jetzt auch möglicherweise ein Verfahren, dass die Versicherung des Anwalts, den er zuerst hatte, einspringen muss, genau den Schaden, also dass die halt auch beteiligt wird an dem Schaden, den er erscheinen hatte. Und ja, genau. Jetzt geht es aber vor allem darum, Druck aufzubauen gegen Herrn Bruhn und das nochmal stärker in die Öffentlichkeit zu bringen so dass der auch dazu gebracht wird, nicht nur auf dieser rechtlichen Ebene, sondern halt auch, dass er den politischen Druck bekommt, dass er sich umentscheidet und dass er irgendwie eine andere Politik fährt, auch bei den anderen Häusern letzten Endes, die ihm gehören. Hältst du das für realistisch? Natürlich. Naja, Herr Bruhn, also wir waren neulich bei Blume 2000, die haben schon ihre Kündigung, die müssen da raus, die gehören auch zu dem Gebäude. Also es kann sein, dass Herr Bruhn dem Herrn Müslim Şahin ein Vergleich anbietet oder so finanziell irgendwas anbietet, aber dass er seine Baupolitik da ändert in der Straße, das glaubst du echt? Naja, ich meine, es ist extrem unwahrscheinlich tatsächlich, die Frage ist halt, wie stark seine Interessen davon angegriffen werden, dass er ständig negativ in der Presse ist oder das ist halt schwer einzuschätzen. Aber letzten Endes ist es, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie man handlungsfähig ist, indem man auch auf einzelne Investoren irgendwie versucht, denen an vielen Stellen und auf unterschiedliche Weise Druck zu machen. Ja, klar. Und man sieht es ja auch. Es gibt ja Beispiele, wo dann doch auf sowas reagiert wurde. Also ich denke nur an NoBNQ, die Geschichte, die jetzt nicht so erfolgreich war, wie sie sein sollte, aber wo immerhin auch so ein Kompromiss ausgehandelt wurde oder erkämpft wurde, dass die Leute, die da jetzt wohnen, noch 10 Jahre weiter zu den gleichen Bedingungen da drin wohnen können oder so. Und das sind so Geschichten, wo Vermietern, die eigentlich rechtlich gesehen super dastehen, weil sie die Eigentümer sind und Eigentum nicht angreifbar ist in diesem Staat, aber trotzdem, wo ihnen so starker Druck gemacht wurde, dass sie darauf reagieren mussten. Ja, was ist denn da eigentlich rechtlich im besten Fall möglich? Also wenn man da jetzt rechtlich gegen vorgeht, einen Strafantrag stellt, dann ist es doch trotzdem so, dass gerade bei Gewerbemieten die Kündigungsfristen ja sehr, sehr gering sind, also von wenigen Monaten, ne? Oder bis Monatsende. Wie ist das genau? Soweit ich weiß, ist es, also jetzt genau bin ich über die rechtlichen Details nicht informiert. Es ist aber auf jeden Fall so, wenn man irgendwie 2 Monate nicht gezahlt hat, dann ist eine fristlose Kündigung wohl legal. Ansonsten zu dieser rechtlichen Situation, da meinte der Anwalt, dass wenn nachgewiesen wird, dass dieser Betrug ursächlich ist für seinen ganzen finanziellen Schaden, den er hat und auch für den anderen Schaden, also für zum Beispiel so eine Geschichte wie Krankenhausaufenthalt oder dafür, dass er irgendwie seine Wohnung nicht abbezahlen kann und die jetzt zwangsversteigert wird, wenn das nachgewiesen werden kann, wo die Chancen jetzt gar nicht so schlecht stehen, dann ist dieser Herr Bruhn tatsächlich, kann finanziell zur Verantwortung gezogen werden. Mhm. Dann habe ich noch eine abschließende Frage, weil es ja ziemlich bemerkenswert war, dass durch diesen Hungerstreik gerade das Thema nochmal recht präsent geworden ist und da eigentlich sich vielleicht auch vieles an den Bedingungen für den Protest nochmal geändert hat, weil nämlich klar geworden ist durch die Entwicklung der letzten wenigen Monate, dass da massiv entmietet wird und massiv, also dass für alle eigentlich sichtbar ist, dass all das eingetroffen ist, was die Kritiker befürchtet haben, und es wird sogar eingeräumt mittlerweile schon. Was ist eure Erfahrung dort auf der Straße, wenn ihr mit den Leuten sprecht mittlerweile? Naja, also viele sehen das genauso. Viele sind irgendwie sind sauer darüber, was da passiert. Es gibt immer noch Leute, da habe ich heute erst eine ältere Frau gehabt, die der Meinung ist, dass es alles gar nicht so schlimm ist und dass ja die, dass das ja nur Gewerbe ist und dass das ja nichts heißt, nicht heißt, dass die Wohnmieten jetzt auch steigen oder so. Also, aber so, ich würde mal sagen, die überwiegende Mehrzahl der Leute, mit denen man spricht, die sieht das schon auch sehr kritisch. Okay, ja, dann machen wir vielleicht nochmal mit Musik weiter. Of sex and desperation. I've been strewing on the tracks of abandoned train stations. Ja, wie ihr gerade gehört habt, bewegen wir uns in Richtung Bahnhof. Das war ein alter Jazz-Standard, Take the A-Train. Vor mir sitzt Martin vom Autonomen Zentrum Altona und wir sind jetzt schon wieder einen Schritt weiter gelaufen bei unserem akustischen Spaziergang und stehen vorm Finanzamt. Ja, vielleicht Martin, ganz ohne viel Vorrede, erzähl einfach mal, wie die Situation dort gerade ist und was du da machst. Besser gesagt, was eine Initiative dazu macht. Mhm. Und zwar kam vor längerer Zeit Anwohnerinnen und Anwohner zusammen und Aktivistinnen und Aktivisten, die ganz aufmerksam die Entwicklung im Stadtteil verfolgt haben und immer das Gefühl hatten, da fehlt so ein Kontrapunkt irgendwie im Stadtteil, die sich gegen diese ganze Entwicklung wehrt und sich dagegen stellt, sodass auch der Wunsch bestand, für viele auch irgendwie so einen Freiraum zu schaffen, das zum einen halt einen Kontrapunkt gegen Gentrifizierung und steigende Mieten bietet, aber auch zu anderen einen nicht kommerziellen Freiraum, den es einfach fehlt in Altona bzw. Orten sind da in diesem Kerngebiet, wo sich Menschen treffen können und auf nicht kommerzielle Weise eigene Wünsche, Ideen, Möglichkeiten umsetzen können. Im Zuge dessen kam es dann dazu, dass Mitte April zum ersten Mal im Stadtteil breitflächig plakatiert worden ist, dieses Begehren auch in die Öffentlichkeit weitergetragen worden ist, dass Menschen sich ein selbstverwaltetes Stadtteilzentrum wünschen in Altona. Mitte April kam es dann dazu, dass an einem leerstehenden Gebäude in der Bahnfelder Straße ein großes Plakat im Stile von Hamburg Marketing aufgehängt worden ist, wo drauf stand, hier entsteht ein selbstverwaltetes Stadtteilzentrum zum 1. Mai. Das hat auch ein breites mediales Echo ausgelöst, wo schon spekuliert worden ist, was passiert denn da jetzt in Altona rund um den 1. Mai, wo schon viel spekuliert worden ist. Schließlich kam es dann am 23.04. dann zur feierlichen Einweihung des autonomen Zentrums Altona Bahnhofs, wo sich viele Menschen das Recht der Stadt genommen haben und das städtische Gebäude, was von der SPIAG, also der Sprinkenhof AG, was halt die verwalten, halt die städtischen Gebäude, was geöffnet worden ist von Anwohnerinnen und Anwohnern und eingeweiht worden ist, also besetzt worden ist, um das dort den Ort neu mit Leben zu füllen. Das Gebäude, das ehemalige Altona Finanzamt, muss dazu gesagt werden, steht seit 2007 leer und wird auch nicht benutzt, ist aber in einem sehr guten Zustand. Und die Menschen haben gerade explizit das Gebäude ausgesucht, vermute ich mal. Zum einen, dass es ein städtisches Gebäude ist, um auch auf diesen grotesken Leerstand in Hamburg hinzuweisen. Und zum anderen, da ja gerade die große Bergstraße, neue große Bergstraße, also dieses Kerngebiet von Altona Altstadt, ja gerade besonders von Umstrukturierung betroffen ist, dass man da genau an dieser Stelle einen Kontrapunkt setzen wollte gegen diese Entwicklung. Wenn du von Menschen sprichst, wir haben ja jetzt in unserem Durchgang bis hierher festgestellt, dass schon immense Verdrängungsprozesse stattgefunden haben, gleichzeitig natürlich auch einige Initiativen frustriert worden sind, wie beispielsweise kein IKEA in Altona. Was sind denn das jetzt für Leute, die sich da zusammenfinden? Das sind eigentlich ganz unterschiedliche Menschen. Also zum einen, die auch vorher zum Beispiel auch in der Initiative Keine Kehr in Altona und in anderen Stadtteilinitiativen aktiv waren bzw. sind, aber auch gerade jüngere Menschen, denen es halt immer schwerer wird, einen Raum zu finden, um ihre Ideen zu verwirklichen, die halt irgendwie kein Geld zur Verfügung haben, oder auch Menschen, Hartz-IV-Empfängerinnen, Hartz-IV-Empfänger, die halt sich nicht mehr einen Kaffee leisten können, also beziehungsweise nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können in Altona, weil es immer schwieriger wird und die Preise immer weiter steigen. Und so ist es halt eigentlich eine bunte Mischung an Menschen, die sich einen selbstbestimmten und gesellschaftskritischen Raum in Altona wünschen, um sich dort ihre Ideen, Wünsche und Träume umzusetzen. Ein autonomes Zentrum im Finanzamt. Habt ihr das Gefühl, ihr seid zum Kern des Problems vorgedrungen? Das ist natürlich immer eine Frage, inwieweit man... Wir wollen ja einen Kontrapunkt praktisch darstellen gegen Gentrifizierung und Verdrängung. Ist natürlich eine Frage, inwieweit man auch das einhalten kann. Ist ja eine Frage, die sich die Flora immer wieder stellt, inwieweit sie da wirklich so ein Störfaktor ist oder nicht auch gleichzeitig damit beiträgt, dass es eine Inwertsetzung des Areals gibt, also Altona Altstadt, dass es dann für Investoren noch interessanter wird, weil dann da kulturelle, soziale Veranstaltungen stattfinden. Das ist ja eine Sache, die man sich immer wieder hinterfragen muss, welche Rolle man da spielt. Eine kurze Zwischenfrage, also nur auch zum Informationsstand im Frappant. Dem Frappant e.V. wurde damals das Finanzamt auch angeboten. Es war dann nur zu klein, wir wollten da nicht rein und uns einschränken lassen durch die Größe bzw. Kleinheit des Gebäudes. Aber okay, das ist ja nicht so wichtig, aber interessant in dem Zusammenhang ist vielleicht mal ein Gespräch, das wir mit einer Vertreterin der Behörde für Sozialraummanagement hatten. Also so heißt es jetzt. Ist alles durch unternehmensberatungsmäßig durchorganisiert und dann heißt es jetzt Sozialraummanagement. Und sie hat uns dann, weil damals, das ist jetzt schon 2 Jahre her, da gab es eine Diskussion, dass so die verschiedenen sozialen Träger innerhalb der großen Bergstraße zusammengefasst werden sollen. Und wir hatten da einfach im Gespräch darauf hingewiesen, warum denn und wozu soll denn das gut sein, wo dann die Antwort war, also es wird davon ausgegangen, dass in den nächsten Jahren es zu sozialen Konflikten zum Beispiel in diesem Stadtteil kommt und dass es deshalb wichtig ist, dass es sowas gibt wie ein Sozialzentrum, was da dann für solche Konflikte eintritt. Das nur so als Nebeninformation, wie so das Denken innerhalb von Behörden ist, was solche Viertel anbelangt. Und dann der andere Gedanke, der mir jetzt gerade gekommen ist, es gibt den Bunker am Ende der Schomburgstraße, da ist neulich über die Echoliste ein Konzept rumgegangen, das wurde uns damals auch angeboten, der Bunker, das ist so ein typischer Nazi-Zeit-Bunker, der jetzt, also der ist gut erhalten, da hat sich richtig so ein Verein gegründet für die Bunkererhaltung, den genauen Namen kann ich jetzt nicht sagen, und der hat sich da praktisch drum bemüht, dass dieser Bunker so erhalten bleibt, wie er 1945 zugemacht wurde. Und so steht er da noch und ist eigentlich so ein bisschen ein Klotz im Weg. Aber das Problem ist, dass den abzureißen einiges bedarf und das will offensichtlich die Stadt nicht angehen, beziehungsweise sie sucht nach Möglichkeiten, den mit zu integrieren. Und da gibt es auch das Konzept eines, ja, weiß nicht, Kultursozialzentrum, so habe ich es zumindest verstanden. Ist es euch bekannt? Die Initiative, die sich, glaube ich, KEBA nennt, ja. Kultur, Energie, Bunker, den Rest möchte ich jetzt nicht spekulieren, da bin ich mir gerade nicht so sicher, ist uns wohl bekannt, aber wir wollten gerade auch, beziehungsweise die Initiative will auch gerade mitten in Altona, dort in diesem Kerngebiet aktiv sein, dort einen Kontrapunkt bilden. Ich finde zum Beispiel, dass dieses Gebäude oder dieser Bunker ja doch sehr abschüssig ist, weg von diesem Kerngebiet, schon ein bisschen parkgelegen. Es soll ja auch irgendwie ein Störfaktor in dieser Aufwertung darstellen und auch offensichtlich sein und von den Menschen vor Ort auch angenommen werden. Also ein offener Raum darstellen, den man auch gleich erkennen kann vor Ort. Du meinst, wenn er dann umgebaut ist, er ist ja jetzt noch ein Bunker, ne? Ist ja jetzt ein Bunker, aber sollte es soweit kommen. Ja, ja, klar. Also ich würde nochmal zum autonomen Zentrum Altona interessieren. Also die Besetzung ist ja geräumt worden. Die Initiative macht halt öffentliche Veranstaltungen dazu, wie die Planung eigentlich in der Zukunft aussieht, wie man damit umgehen möchte. Dann kann ja mal zum Stand sagen. Die Stadt hat sich dazu eigentlich bisher gar nicht geäußert, zu diesem Begehren dieser Menschen nach einem selbstverwalteten Stadtteilzentrum. Es gab informelle Äußerungen der SPD, dass Altona oder so Lippenbekenntnisse, wie es immer so sind, ja eigentlich würden sie es ja ganz klasse finden, aber sowas, wir wollen auch gerade nicht irgendwie als Initiative an die Politik appellieren, sondern wir wollen halt diese Forderung in den Raum stellen, Nachdruck verleihen und einen öffentlichen Diskurs anregen, dass solche Orte vonnöten sind. Gleichzeitig, also der aktuelle Stand ist halt dabei, wie gesagt, dass die Stadt sich dazu nicht verhalten hat, beziehungsweise der Bezirk, aber gegen 40 Menschen ein Strafverfahren seitens der Stadt eingeleitet worden ist, den Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung vorgeworfen wird, wobei die Sachbeschädigung in erster Linie von der Polizei bei der Räumung verübt worden ist, die dann doch meinten, den ganzen Keller aufflexen zu müssen dazu, um in dieses Gebäude reinzukommen. Zum einen, in dieser Hinsicht gibt es gerade viele Veranstaltungen, die stattfinden, um diese Repressionskosten, die doch sehr massiv sind, wieder reinzubekommen, dass diese Menschen unterstützt werden. Das ist die eine Seite irgendwie dieser Kampagne, dass die Menschen, denen das vorgeworfen wird, dass sie unterstützt werden. Und auf der anderen Seite gab es diese Woche ein öffentliches Treffen im Centro Soziale, im Karo-Viertel für ein selbstbestimmtes Stadtteilzentrum oder selbstverwaltetes Stadtteilzentrum in Altona im Karoviertel. Und das ist auch mal wieder so also Beispiele dafür, dass es solche Räume einfach nicht gibt, wo Anwohnerinnen und Anwohner oder Stadtteilinitiativen sich treffen können in Altona, sondern dann in andere Stadtteile ausweichen müssen, um dort solche Räume zu nutzen. Da waren halt 70 Menschen, die jetzt gemeinsam überlegen, wie so eine Kampagne aussehen könnte, wie man ein selbstverwaltetes Stadtteilzentrum in Altona umsetzen kann. Und man kann sich einfach auch im Internet darüber informieren, indem man einfach zum Beispiel bei Google AZ Altona eingibt. Also es wird jetzt Folgetreffen geben und daraus wird sich jetzt eine Initiative rauskristallisieren, die zusammen mit Aktivistinnen, Anwohnerinnen und Stadtteilinitiativen ihr Begehren nach einem selbstverwalteten Stadtteilzentrum Öffentlichkeit schaffen wird und umsetzen wollen wird. Mhm. Gut, ja, wir sind jetzt relativ knapp in der Zeit und wollten auch eine Information zur der geplanten Neubebauung des dann irgendwann mal eventuell ehemaligen Bahnhofs Altona haben. Dazu ist Thomas hier von der Initiative Altopia. Ja, Thomas. Das ist ein Jahrhundertprojekt und wie viele Minuten haben wir jetzt noch? Naja, vielleicht kann man bei dem Thema Beteiligung tatsächlich weitermachen, weil ich kann mir vorstellen, dass das schon durchaus auch ein Thema ist, oder? Also das Thema Beteiligung ist in dem Verfahren, in dem wir, das wir begleiten und kritisch begleiten, ist gesetzlich überhaupt nicht geregelt. Es gibt bei solchen Großprojekten gibt es bemerkenswerterweise keinerlei Beteiligung und schon gar keine Partizipation. Auch die geringen entwickelten, wie zum Beispiel Sanierungsbad, war völlig undenkbar. Trotzdem hat die BSU, die führt das durch. Man hat das gleich von vornherein evoziert. Evokation ist ja schon mal kurz angesprochen worden heute Nachmittag. Führt das also durch und da man nun wegen Stuttgart 21 Befürchtungen hatte, dass das hier in Hamburg auch etwas unangenehm werden könnte, hat man allerlei Kunstdruckprospekte unter die Menschen gebracht und hat einige ziemlich groß angelegte Informationsveranstaltungen in der Haubachschule gemacht, im Kollegiensaal im Altonaer Rathaus. Und das ist jetzt der Stand der Dinge. Das wird an einem Masterplan gearbeitet für das Gebiet, nachdem zuvor ein städtebaulicher Wettbewerb mit einem Siegerentwurf abgeschlossen wurde. Das ist erstmal fürs Erste und dann noch die Fragen, noch ein paar Fragen dazu. Ja, wir haben jetzt ja gerade gehört, es gibt da ein Begehren nach Raum. Da wird jetzt ganz viel Raum geschaffen. Kann man sich da vorstellen, dass da sowas wie das autonome oder selbstverwaltete Zentrum Altona nicht auch Platz bekommen könnte? Ja, ja, das ist natürlich sogar das Ziel der Planer, dass eben die Defizite in den umliegenden Stadtteilen sollen ausgeglichen werden. Da könnte man sofort anknüpfen, könnte sagen, wenn da ein Defizit an einem autonomen Zentrum besteht, warum nicht auf dem neuen Gelände? Das wird sich nur dann verwirklichen lassen, wenn die 7 Investoren, die uns jetzt bekannt geworden sind, dieses autonome Stadtteilzentrum auch interessant finden und dafür eine kleine Nische zur Verfügung stellen würden. Das werden sie vermutlich nicht machen. Also werden wir weiter öffentlichen Druck ausüben müssen, eben auch in der Wohnraumfrage. Der Wohnraum gerade im unteren Preissegment ist in Hamburg sträflich vernachlässigt und könnte dort von Anfang an in großem Umfang Berücksichtigung finden. Auch davon ist im Moment noch nicht die Rede. Ja, ich weiß ob das schon, also mir ist das noch nicht ganz klar geworden, was da eigentlich gebaut werden soll. Kannst du das vielleicht so irgendwie in ein, zwei Sätzen irgendwie umreißen? Also das sind ja Flächen von 30 Hektar, die da bebaut werden in der ersten, zweiten Bebauungsstufe. Die zweite kann erst verwirklicht werden, wenn der Fernbahnhof Altona an den Diebsteich verlegt wird. Das dürfte aber frühestens nach 2016 überhaupt in Angriff genommen werden. Also müssen wir uns mit der ersten Ausbaustufe beschäftigen und die ist auch schon riesig. Und da sollen im Wesentlichen Wohnungen begleitende Dienstleistungen, etwas Gewerbe und einige größere gastronomische Angebote entstehen. Aber soweit ich mir das zu angekommen ist, dann halt auch eher in der höheren Preisklasse angesiedelt. Ja, also wir nicht, befürchten, nicht günstiger Wohnraum für Geringverdiener oder so. Also wir befürchten ein Mittelstandsghetto. Die SPD hat ja auch jetzt ihr Herz wieder mal für den Mittelstand entdeckt und wird wohl auch aus den Kreisen wieder gewählt worden sein. Und dem wird man wohl gerecht werden wollen. Und das liegt eben daran, dass diese großen Strukturen, die da geplant werden, mit Tiefgarage und mit Eigentumswohnungen, also im oberen Stockwerken, die verlangen eben, sind eben extrem kostenaufwendig bei der, im Bau. Und insofern kommen dann schon allein aus Kostengründen keine Sozialwohnungen mehr in Frage, allenfalls sozial geförderter Wohnraum. Da wird dann teurer Wohnraum eben heruntersubventioniert, damit ein paar Sozialwohnungen entstehen können und die SPD nicht ganz unzufrieden sein muss. Das ist so unsere Befürchtung. Gut, tut die SPD der Stadt dann wahrscheinlich richtig was Gutes, weil wir hauptsächlich Mangel haben irgendwie an günstigem Wohnraum und weniger an teurem Wohnraum. Was weißt du zu den Gerüchten, dass auf dem Gelände dann zusätzlich auch noch ein ziemlich großes ECE-Einkaufszentrum gebaut werden soll, Zusammenarbeit mit Carlsberg, wenn ich das richtig verstanden habe? Ja, das ist eine Frage, die uns wirklich beschäftigt. ECE ist erst in den letzten Wochen, kann man sagen, äußerlich in Erscheinung getreten, also erst Anfang dieses Jahres zum ersten Mal. Sie waren aber schon im Wettbewerbsverfahren mit 5 Teilnehmern des Wettbewerbs, also insgesamt 120 Personen, vertreten. Und ECE hat großes Interesse, weil es von Holsten-Karlsberg die Flächen mindestens zur Hälfte übernommen hat mit einer Kaufoption für den anderen Rest. Das würde jetzt zu weit führen. ECE ist der Hauptplayer auf dem Gelände, hat aber noch keine Wohnung gebaut und hat sich deshalb ins Boot geholt Harmonia Immobilien, Dr. Jan Behrendt Wohnungsbau KG und die Fratz Bartels Gruppe, wobei Herr Fratz der Schwiegersohn von Bartels ist und Bartels ist, glaube ich, der verstorbene König von St. Pauli. Ich glaube, das sind viele Einzelheiten. Von St. Pauli wollte ich noch unterbrechen. Vielleicht kann man aber zu diesen Plänen, also wir haben im Vorfeld natürlich auch versucht, uns so ein bisschen schlau zu machen und sind dann aber immer wieder kopfschüttelnd irgendwie über den verschiedenen Versatzstücken von Informationen vom Tisch verharrt. Wie siehst du das, Thomas? Gibt es da sowas wie diesen Masterplan, der jetzt durchgesetzt wird? Oder was ist das überhaupt für ein Planungsverfahren? Ist diese Intransparenz, basiert die auf Inkompetenz oder ist das Programm, hat das eine Methode? Vielleicht, das würde mich sehr interessieren, dazu noch ein bisschen was zu erfahren, ja, aus deiner Sicht. Es ist auf jeden Fall, um deine Formulierung aufzugreifen, hat es Methode. Es ist Stadtplanung in der neoliberalen Stadt, ist eine nicht mehr die Planung von Planungsstäben in den jeweiligen in Ministerien, sondern oder hier Behörden heißt es in Hamburg, sondern es ist eine Planung von vornherein mit den Investoren auf dem Verhandlungswege. Also hat man uns mitgeteilt, man wisse jetzt noch nicht, was also die soziale Architektur auf dem Gelände sein soll. Man weiß eben nur, dass es 350.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche werden sollen, auf vielerlei Baukörper verteilt. Und was dann im Einzelnen geschehen könne, bedürfe der Verhandlung mit den Investoren. Und das ist die Methode. Also die neue Planung ist, die läuft unter dem Stichwort städtebauliche Verträge, Abwendung. Die Stadt könnte theoretisch das ganze Gelände an sich ziehen, könnte es enteignen. Um das abzuwenden, schließt sie mit den Investoren Verträge dahingehend, was sie dort bitte gerne bauen möchten. Und da gibt es eben ein völlig intransparentes Verfahren. Wir wissen darüber gar nichts. Es wird immer nur ein bisschen an die Presse was gespielt, aber von der Informationsfreiheit ist nichts zu spüren. Was mir immer wieder aufgefallen ist, da wird ja häufig gesagt, im Grunde hängt das, was an Spielraum, was tatsächlich als Verhandlungsmasse da überhaupt in Frage kommt, was jetzt die soziale Architektur anbelangt, das hängt davon ab, wie stark man mobil machen kann, also wie stark der Protest ist. Ist das auch so deine Erfahrung oder wart ihr überhaupt in diesen Beteiligungsveranstaltungen? Das heißt ja im Grunde auch, dass man denen eigentlich nicht viel zutraut, auch von politischer Seite, dass es im Prinzip eingeräumt wird. Also wir haben uns diese Beteiligungsveranstaltungen alle angetan, jeder Einzelne, um nicht, was es wurde auch schon mal so eine Bemerkung gemacht, alles klar. Wenn Sie dabei gewesen wären, dann wüssten Sie, also um diesen Bemerkungen von vornherein die Spitze abzubiegen, sind wir immer dabei gewesen. Und wir erkennen im Moment keine Möglichkeit, das anders zu beeinflussen als mit noch mehr Öffentlichkeitsarbeit und mit einem deutlich größeren Druck aus dem linken Spektrum. Das linke Spektrum hat